Das Krähennest. Podcast der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Und läuft. Ich danke dir. Gut, ich begrüße euch heute zur Sitzung des Landesvorstandes. Ich weiß gar nicht, wievielte es ist übrigens. Bist du oben stehen? Okay, im Pad, ich find's nicht, aber egal. Gut. 22:30 Uhr. Vorstellung vom 20.06.2022. Ja, ich begrüße euch alle recht herzlich. Die zweite Sitzung nach der Landtagswahl NRW. So, anwesend sind heute meine Wenigkeit, Baku, Obereichwald, Tatjana und Isan. Entschuldigt sind der Dirk, Daniel Jäger und der Bali. Der Vorstand ist beschlussfähig mit unseren 5 Personen, selbst wenn Herr Obereichwald nicht sprechen kann, aber er kann texten, hoffe ich. So, ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen gut verstehen. Ich glaube, du bist manchmal so ein bisschen abgehackt, aber es geht. Okay, also mein Netzwerk sagt mir, es ist alles im grünen Bereich. Okay, Protokoll vom letzten Sitzung, vom 19.05. Wird angenommen, abgelehnt, dafür, dagegen. Im Pad sehe ich jetzt nicht, aber ich denke, dass das Protokoll einstimmig angenommen wird. Es wurde bisher immer abgefragt. Deswegen steht auch nichts im Pad. Okay, dann frage ich mal ab. Obereichwald kann ja nicht sprechen, vielleicht eine Textnachricht kurz im Chat. Ah, dafür, okay. Tatjana? Dafür. Wako? Dafür. Ich auch dafür. Isan? Dafür. Ich danke. Nun kommen wir zu der spannenden Bereich der Berichte des Landesvorstands. Und da bin ich gleich als Erster dabei und möchte euch gerne berichten von der Zeit nach der Wahl, was in den letzten 14 Tagen passiert ist. Da war die Bildungskonferenz in Essen, die ich den letzten Samstag besucht hatte. Es war eine super geniale Veranstaltung. Es ging darum, mit ganz vielen Kids Themen der Politik, mit anderen Mitgliedern des Landtages, also ich bin ja keins, aber mit anderen Mitgliedern des Landtages, zu diskutieren und zu besprechen, war eine ganz tolle Aktion. Wir haben uns auch gleich für die Bildungskonferenz im nächsten Jahr angekündigt. Dann hatten wir ein Thema zur Urheberrechtsverletzung. Da habe ich in der letzten Woche einen langen Brief geschrieben. Wir haben uns entschieden, diese angeprangerte Urheberrechtsverletzung zu entschuldigen und haben der gegnerischen Partei einen Vorschlag gemacht. Es ging dort um ein Gedicht für die, die nicht wissen, worum es geht. Und da habe ich dann den Text und ich habe das analog geschrieben, Briefpapier mit Originalunterschrift von mir. Dann hatten wir, habe ich die Sitzung des Arbeitskreises Bildung gehabt, und zwar in der letzten Woche, in dieser Woche unter anderem, diese Woche mit einem Sharepick zum Mobbing von LGBTQ in Schulen. Das war eine ganz interessante Sitzung, die wir hatten, und dort haben wir unser Statement nochmal ausgearbeitet. Dann hatte ich mit dem P-Shop, also unserem Piratenshop NRW, nochmal Kontakt bezüglich der diversen Bestellungen, die wir hatten, und langsam auch im Gespräch die Wahlkampfgeschichten nochmal abzuarbeiten, weil wir müssen halt diesen Shop natürlich auch jetzt mal wieder in den Normalmodus setzen. Also Wahlkampf ist ja vorbei. Das waren die Tätigkeiten der letzten 14 Tage und als nächstes kommt die Vako. Ja, danke schön. Ich habe ein Pad angelegt für eine Wahlkampfanalyse, habe das ein bisschen rumgeschickt, auch bei den KandidatInnen und bei den Menschen, die so rund um den Wahlkampf involviert waren. Ich denke, dass wir das zu gegebener Zeit dann auch mal ein bisschen auswerten werden und schauen, was wir da verbessern und verändern können. Wir haben eine Ausschreibung gemacht für die Koordination kommunaler MandatsträgerInnen. Kann man nachlesen auf unserer Webseite, auf dem Vorstandsportal und auch im Wiki. Die geht bis Ende Juni und wir hoffen doch auch da auf BewerberInnen. Dann habe ich eine Wiki-Seite angelegt mit den kommunalen MandatsträgerInnen, weil das fehlte mir irgendwie noch dazu. Ja, dann gab es ein bisschen Pressearbeit, eine AGÖ-Ersetzung und im Bereich Schatzmeisterei, wo ich gerade den Walli vertrete, habe ich die säumigen KVs angeschrieben, die im Rechenschaftsbericht 2021 noch nicht abgegeben haben. Da wart ihr auch im CC. Das wird jetzt weitergehen. Es sind 5 KVs, die noch nicht geliefert haben. Frist wäre eigentlich der 31.3. gewesen. Also werde ich den jetzt regelmäßig auf die Füße treten. Dann habe ich Vorbereitungen getroffen, für die Umsetzung des Paragraph 17 aus unserer Satzung. Das war ein Satzungsänderungsantrag auf dem LPT im Januar, dass wir VKV-Gelder, die aus vergangenen Geschäftsjahren von VKVs, die eben auch schon seit Ewigkeiten keine Finanzanträge mehr gestellt haben, und dass wir diese Gelder zurückführen können in den Landesverband oder an andere Untergliederungen. Genauso ist in Vorbereitung die Rückzahlung an die Kreisverbände, wo aufgrund eines sehr alten Beschlusses eines Schatzmeisters Anteile aus der Parteienfinanzierung nicht an die KVs abgegeben wurden. Das soll jetzt zurückgezahlt werden. Ja, dann das Tagesgeschäft in der Schatzmeisterei zusammen mit Martin und da kommen wir später noch zu. Unter Sonstiges habe ich einen Termin für einen Kreisparteitag in Bielefeld festgemacht. Das war's dann so von mir. Okay, danke, Vako. Ich glaube, ich habe nur die Hälfte verstanden. Und wärst du nicht da, würden wir in dieser Partei vollkommen verloren sein. Vielen Dank für deine Äußerungen. Fabian kann nicht sprechen. Ich denke einmal. Ah ja, okay, er hat's geschrieben. Also, ich war in der LGS, habe ein nettes Flyer-Regal aufgebaut. Stimmt, haben wir einige Fotos von gesehen. Habe die Team Polge-F besucht, war im Mahl bei den Piraten Recklinghausen, war bei der AG Öffentlichkeitsarbeit und habe da Dinge gemacht. Und sonst mal diesmal das, also vermutlich Tickets bearbeitet. Vielen Dank, Obereichwald, für deine Darstellung. Fürs Protokoll eine kleine Bitte, dass das, was jetzt irgendwo in irgendwelcher Textform scheinbar da ist, bitte nochmal ins Protokoll mit reintragen, weil ich kann darauf scheinbar nicht zugreifen. Okay, gut. Vako, vielleicht kannst du das copy-pasten. Ah, okay, guck mal. Ratzfatz ging das. Ja, der Carsten ist nicht da. Der Daniel auch nicht. An dieser Stelle gute Besserung. Ja, Tatjana. It's your turn. So, jo, hallo. Also, ja, ich mache derzeit die Mitgliederverwaltung, war deshalb auch dann noch gestern beim Gensek-Mumble und ja, das reicht. Vielen Dank, Tatjana. Nochmal als Hintergrund, das sind nur die Highlights. Also, es wird sehr, sehr viel im Hintergrund gemacht. Also, wenn man das wirklich mal in Minuten aufsplitten würde, kommt natürlich eine ganze Menge mehr bei rum. Okay, Isan. Ja. Isan, ja. Und was dann? Also, naja, ich habe jetzt gedacht, jetzt, wo die Wahl vorbei ist und du immer so die Scherpe-Königin bist, musst du doch in ein Loch fallen. Ja, das ist erstaunlich. Also ein Loch ist es nicht, aber ich muss tatsächlich jetzt meinen Tag komplett umstrukturieren, weil einfach zu wenig zu tun ist. Nein, nicht zu wenig, aber es kommt mir immer so vor, wenn ich die jetzige Arbeit gucke im Vergleich zum Wahlkampf, dann denke ich mir die ganze Zeit, verdammt, ich habe irgendwas vergessen. Da war doch noch was. Ich kann doch nicht schon fertig sein. Okay, also ich war in der AG, also ich habe AGÖA-Arbeit gemacht, war auch in der AGÖA-Sitzung. Mein Gott, ist das eine furchtbare Abkürzung. Ja, und Social Media, und da war viel los und es war lustig. Das war's eigentlich schon. Okay, vielen Dank. Nutzt die Zeit der Ruhe etwas aus, wird wahrscheinlich im Herbst wieder etwas intensiver werden. Damit hätten wir die Berichte der einzelnen Mitglieder des Landesvorstands schon erledigt. So, jetzt schauen wir mal bei den Mitgliedern. Entschuldige, ja, dass ich dich unterbreche. Da ist jemand im Sprechenraum. Ich weiß nicht, ob du das siehst. Ja, den Menschen kenne ich gar nicht. Wer ist das denn? Ich habe meine Brille nicht auf. Ich sehe das gar nicht. Wer ist es denn? Sagt mir doch mal. Komm, fragen nicht erst am Ende. Okay, gut, komm. Dann fragen bitte jetzt. Ja, bitte sprechen Sie. Ja. Hallo, zu lieber Landesvorstand. Ich habe eine ganz kurze Rückfrage an Andrea. Du hast eben erwähnt, ihr habt irgendwas fix gemacht in Bielefeld, ne? Ja. Kannst du mir eventuell den Termin nennen, weil ihr werdet ja auch mitbekommen haben, dass wir eine böse Anfrage gekriegt haben, die wir aber jetzt an mich delegiert worden ist. Ja, also ich weiß nicht, ob du den Pet-Link hast. Wir sprechen da später auch gleich nochmal drüber. Das ist der 14.8. Also ich habe jetzt einen Termin erstmal reserviert. Ne? Wir müssen da gleich drüber sprechen, ob wir das dann so hinbekommen und dann dazu einladen. 14.8. im Bürgerhaus oder so ähnlich. Ja, das erfolgt ja dann ganz normal, aber dann können wir ja sagen, dass die Kreismitgliederversammlung angesetzt worden ist für den 14.8. Genau, also ich denke, dass wir das dann heute auch festmachen im Laufe der Sitzung. Alles klar. Und das war's. Bitte doch nicht vergessen, Frank, da ist natürlich nicht nur Bielefeld drin, sondern da steckt auch Lippe hinter, wobei ich im Moment noch eine Location in Hornbad Meinberg habe und wir inhaltlich noch nicht abgesprochen haben, vielleicht die KMV Lippe und Bielefeld zusammenzulegen, wie es eigentlich immer war. Also Lippe und Bielefeld haben eigentlich sehr viel immer miteinander gemacht. Das haben wir noch nicht besprochen. Ich bin aber auch, weil Waco halt eine gute Location hat, eher geneigt dazu, die KMV Lippe auch Richtung Bielefeld zu ziehen. Darum ging es mir ja nicht. Ich weiß nicht, Andrea wird ja wissen, um was es geht. Deswegen war nur die Nachfrage, weil wir jetzt die Anfrage haben. Deswegen, danke. Es läuft. Wenn auch spät, leider. Okay, gut. Jetzt habe ich so die ganzen Fenster, die ich hier offen habe, sehe ich niemanden mehr, der sprechen möchte. Von daher die Statistik einmal. Aber Waco, das sind Zahlen, hier steht 16.3., das sind die letzten Zahlen, die wir bekommen haben, oder Tatjana? Ja. Okay, gut, 16.3., 1501 gemeldete, stimmberechtigt 568. Und dann kommen wir zu den Kasseständen, die dann aber auf dem neuesten Stand sind. Schön. Ja, also bis auf das GLS-Konto, da hat der Martin keinen Zugriff, deswegen ist es da der Stand der Dinge 19. Mai. Da Martin aber keinen Zugriff hat, wird es da auch keine Bewegung geben und die anderen Kontostände sind von gestern. Ich lese das mal eben kurz vor für die Aufnahme. Also Kassenbestand ist unverändert 171,60. Dann haben wir Stadtsparkasse Mülheim Girokonto 11.771,33 €. Stadtsparkasse Düsseldorf, das ist das, wo es die meisten Bewegungen drauf gibt. Das Girokonto sind 107.132,79 €. Und das Renditenkonto in Düsseldorf auch unverändert 188.383,04 €. Vielen Dank, Marco. Ich werde dich weiterempfehlen für die 6 aus 49. Wollte ich immer schon mal machen, ja. Danke. Gut, okay. Alle weiteren Stände der VKVs sind aufgelistet. Danke für die Arbeit in der Vertretung der Schatzmeisterei. Muss man auch nochmal deutlich sagen. Ich glaube, wenn Vaku da nicht da wäre, die vielleicht auch die Zeit hat, um mir das nochmal nebenher zu kompensieren, wären wir verloren gewesen. Denn die anderen sind dann, denn, denke ich mal, mit ihrem Brotshop auch schon ziemlich ausgelastet. Also danke nochmal. So, ja, sehr gerne. Nur kurz zu den VKV-Ständen noch. Also die sind jetzt tatsächlich auf dem neuesten Stand. Der Dank geht eigentlich in erster Linie da an Martin, der uns die geliefert hat. Mit den Buchungen sind wir soweit durch. Natürlich ist das trotzdem immer eine Momentaufnahme, denn es kommen natürlich jetzt noch die Ausgaben, Belege aus unseren VKVs, was den Landtagswahlkampf angeht. Also da wird jetzt in der nächsten Zeit noch einiges an den Finanzanträgen abgerechnet werden und noch ein bisschen Bewegung sein. Ja, genau. Danke dir. Ja, Termine. Das Licht scheint hell auf dem Bundesparteitag in Bad Homburg und die Wahl des neuen Bundesvorstandes. Das ist 11.6. und 12.6. in Bad Homburg im Hessischen. Dann haben wir am 13.6.2022 die Kreismitgliederversammlung VKV Mettmann mit Abstimmung über die Kreisverbandsgründung, was ich persönlich auch sehr schön finde, dass sich dann auch mal wieder etwas von VKV hin zu KV bewegen könnte. Dann haben wir am 8. und 9. Juli 2022 erste Bits und Bäume Konferenz in Münster, was mir im Moment gar nicht viel sagt, aber es klingt sehr interessant. 16. bis 17. Juli LAFO-Klausur. Also wir haben einen Termin herausgefunden mitten im heißen Sommer. Ich glaube, wissen nur noch nicht, wohin es gehen soll. Ich hatte eingeladen hierhin in den Höxteraner Raum. Aber das scheint vielen doch zu weit zu sein. Schauen wir mal. Wird interessant werden. Ein Samstag, ein Sonntag. Am 23.28.8., da wäre jetzt der Termin im Prinzip noch dazwischen, der von der KMV Bielefeld und Lippe, den Vaku gerade genannt hat, den könnte man noch eintragen. Und am 23.28.8. nach den Sommerferien Gamescom in Köln, wahrscheinlich auch nach 2 Jahren mal wieder die erste Real-Life-Komplettveranstaltung. Ob wir da auftreten, weiß ich gar nicht. Früher, vor vielen Jahren, waren wir mal da. So. Ich habe 2 Anmerkungen zu den Terminen. Also zum einen, diese Bits und Bäume Konferenz, die ist mir nur bekannt gewesen, dass die schon mal in Dresden stattgefunden hat, auch mit reger Piratenbeteiligung. Ich glaube, dass das eine sehr gute Vernetzungsgeschichte ist. Ich hatte den Ober-Eichwald gefragt, ob er sich da anmelden möchte. Vielleicht kann er kurz in den Chat schreiben, ob er das gemacht hat, ob er den Termin wahrnehmen kann. Ansonsten sollten wir uns überlegen, wer da vielleicht sonst hin könnte. Okay, du bist noch nicht sicher. Ja gut, das sollten wir aber im Auge behalten, weil ich glaube, dass das eine wirklich gute Sache ist. Ja, und das andere ist die Gamescom. Ich hatte die jetzt mal mit erwähnt. Normalerweise waren ja die Kölner Piraten da immer vor Ort, also vor der Gamescom, vor dem Messegebäude. Das wäre eine der Fragen, die ich an die Kölner Piraten habe, aber ich habe da bisher auch noch niemanden erreicht. Ich versuche das herauszufinden. Danke, Vaku. Ja, das wäre schon, denke ich mal, ganz nett, wenn man wieder auftauchen würde. So, dann kommen wir zu den Anträgen an den Landesvorstand. Also Windows 11 ist ja echt kompliziert. Anträge hatten wir nicht, nur einen Umlaufbeschluss. Zeile 163. Genau. Ja, genau, 2005. Du meinst das Ticket, nee. Nicht die, ich bin schon wieder zu weit, die Ausschreibung. Okay, ich hab nix. Ah, doch, da ist er. Ja, gut, das ist dann nur Aufnahme eines neuen Mitglieds, ne? Genau. Mit der Ticketnummer 484789. Herzlich willkommen. So, dann wird's aber interessanter wieder. Aktuelles aus den Kommunen, NRW. Wir haben eine Ausschreibung zur Koordination der kommunalen MandatsträgerInnen ausgeschrieben. Das ist, ja, wir haben halt doch noch einiges an kommunalen Mandaten und aus meiner persönlichen Sicht heraus eine sehr wichtige Geschichte, weil ich glaube, dass wir über kommunale Mandate überhaupt erstmal in der Lage sind, noch ein gewisses WählerInnenpotenzial zu generieren. Von daher finde ich diese Ausschreibung für Hinblick auf die Europawahl und auch auf die zukünftige Kommunal- und Bundestagswahl, also 2024, 2025, sehr wichtig. Ja, die Ausschreibung läuft noch und ich würde mich freuen oder wir würden uns freuen, da vielleicht einige Bewerberinnen und Bewerber zu behalten. So, und jetzt kommen wir zu der Planung der Kreismitgliederversammlung in Bielefeld. Vielleicht nochmal, Vako, wiederholst du nochmal, was du eben vielleicht schon mal kurz angedeutet hast. Termin ist 14.8. in Bielefeld. Ja, genau. Und das ist in der Bürgerwache Bielefeld. Die haben verschiedene Räume. Der Seminarraum 104, der hat Platz für 20 Personen. Kostet pro Stunde 4 Euro. Ich habe jetzt mal reserviert vom 11 Uhr bis 17 Uhr, also 6 Stunden. Damit sollten wir eigentlich hinkommen. Wir können da Tee und Kaffee kochen. Es gibt auch Automaten mit Getränken. Die Bielefelder waren da auch schon mal und haben da schon mal einen KPT gemacht. Da wäre jetzt die Frage, die gerade schon aufgekommen ist, ob man das mit einem KPT Lippe verbindet. Ich denke mal, von der Personenzahl wäre es nach wie vor ausreichend mit 20 Personen. Ja, es gibt das Planungspad, denn wir müssen uns ja auch überlegen, wer macht die Akkreditierung, Versammlungsleitung, Wahlleitung und so weiter. WLAN ist da, man kann da auch noch weitere Technik anmieten. Ich weiß nicht, ob wir eine Leinwand oder sowas brauchen. Das können wir also dann auch noch entscheiden. Meine Frage wäre jetzt, ob ich den Termin festmachen soll. Die Vertragsunterlagen sind uns schon zugeschickt worden. Und meine Frage ist irgendwie auch, bezahlen wir das dann jetzt? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir dazu einen Umlaufbeschluss machen? Ja gut, die Frage ist letztendlich, wie viel Kosten insgesamt aufkommen. Wenn wir unter 200 Euro liegen, brauchen wir da gar keinen Beschluss. Ich denke mal, dass wir die KMV Lippe auch dazu nehmen, weil ich das Angebot dieser Bürgerwache Bielefeld als sehr interessant empfinde und für mich die Fahrt dorthin mit knappen 40 oder 35 bis 40 Minuten sehr schnell ist. Es ist ja nun halt schon schwieriger, aus dem Ruhrgebiet oder aus Essen oder aus Mülheim oder aus Köln rüberzufahren. Aber ich wäre auf jeden Fall da. 14.8. ist ein attraktiver Termin. Es ist Ferien sind zu Ende. Auf jeden Fall gut machbar halt und ich würde diesen Termin halt eben auch echt fix machen Und ich würde auch die KMV Lippe mit hinzunehmen, weil dann können wir auch unsere Arbeitskräfte bündeln und müssen nicht zwei Veranstaltungen machen. Da ist eine Wortmeldung. Ja, bitte. So, vielleicht unterstützen Sie als Hinweis. In Bielefeld und ich glaube auch in Lippe ist das ja so, dass der Landesvorstand kommissarisch im Moment den Vorstand der jeweiligen Kreisverbände übernommen hat. Aus dem Grunde geht das jetzt nicht aus dem Landessäckler, sondern tatsächlich aus der Kasse der jeweiligen Kreisverbände. Vielleicht ist das nur als Hinweis mal hilfreich. Ja, aber gut, wir bewegen uns bei den Kosten im, ich sag mal, relativ minimalen Bereich, also 4 Euro die Stunde plus Getränke oder so. Gut, wir haben dann halt eben noch Reisekosten. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir brauchen vor Ort. Ich könnte da zum Beispiel Versammlungsleitung machen. Mit Technik habe ich ja nicht so viel am Hut. Akkreditierung, ja, müsste man gucken. Da gibt es dann halt natürlich noch Reisekosten. Aber auch da insgesamt würde ich sagen, liegen wir sehr, sehr niedrig. Ja, die Reisekosten wären ja Vorstandskosten. Also das wäre ja wieder ein anderer Pott. Was dann jetzt auf Bielefeld und Lippe zukommen würde, wären diese 4 Euro pro Stunde. Also maximal 50 Euro für, was weiß ich, noch eine angefangene Stunde oder so. Keine Ahnung. Ja, also jenseits von den Dingen, die jetzt schmerzhaft wären. Okay, also wir sollten das machen. Die Frage ist nur halt, wer vom Landesvorstand da sein kann oder wer da sein muss und die Aufteilung der verschiedenen, ja, ich sag mal in Anführungsstrichen Ämter, zumal ich auch so ein bisschen Sorge habe über die technische Ausgestaltung, wobei halt eben ist es ja eine KMV, die direkt vor Ort stattfindet, also nichts Hybrid oder Digitales, von daher dürfte das technisch auch kein großes Problem sein. Gut, gibt es da noch Fragen zu? Ja, vielleicht an Tatjana, kannst du schon dazu sagen, dass du da akkreditieren könntest? Ich muss da leider absagen, wir sind nicht da. Okay. Aber ich denke mal, bis dahin ist Daniel auch wieder offen dran. Ja, gut. Dann würde ich, wenn jetzt keiner was Gegenteiliges sagt, die Verträge unterschreiben und zurückschicken. Ja, würde ich so machen, ja. Okay, und dann müsste sich jemand, ich glaube, Wilk, du hattest gesagt, du machst das, sich um den Einladungstext kümmern. Ja, genau, ich würde den Einladungstext jetzt irgendwie, mal gucken, morgen Abend, Samstagmorgen machen und dass wir den dann rausschicken können. Wir haben aber, glaube ich, noch bis mindestens Mitte Juli Zeit, wenn wir die 4 Wochen nehmen, diesen Text natürlich dann rauszuschicken. Also Zeit ist noch genug. Ja, also die einen haben 4 Wochen, die anderen haben 2 Wochen Vorlauf. Aber es wäre schön, wenn wir das jetzt schon im Juni abchecken können und vielleicht nochmal irgendwie auf anderem Wege einen Reminder zeitnah schicken. Denn Anträge und sowas haben ja auch Fristen, so dass die Leute genügend Zeit haben, sich darauf vorzubereiten. Ja, ich denke, wir sollten da Deadline vielleicht ich überlege gerade mal so irgendwie 20. Juni machen, dass wir das dann rausschicken. Dann hätten wir fast 8 Wochen Vorlauf. Da würde ich aber bitte noch mal mit Daniel reden, weil ich es noch nie gemacht habe und jetzt den halben Juni auch quasi nicht da bin. Okay. Also Juni und August nicht? Ja, wird alles nachgeholt von 2020. Okay, hatte ich schon erwähnt, dass ich im Juni, Juli nicht da bin? Okay, nein, perfekt. Gut, 1 Woche Urlaubs. Mehr ist nicht drin. Okay, also das thematisieren wir nochmal. Versuchen halt möglichst schnell die Einladung hinzubekommen und das nötige Personal zu organisieren, damit die KMV durchgeführt werden kann. Ich würde mich natürlich freuen, wenn möglichst viele BielefelderInnen und LipperInnen an dieser Veranstaltung teilnehmen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die ein oder andere kommt, aber Massen werden es nicht werden. Wir hatten mal eine Versammlung in Altenbeken, eine KMV. Das war auch eine schöne Veranstaltung in dem dortigen Museum. Ich glaube, dann verlassen wir das Thema und Vaku. Sonstiges, da ist die Zuweisung der VKV Finanzmittel. Da kannst du vielleicht etwas kurz zu sagen. Moment. Okay, nur zur Info, wir haben nachher noch einen Antrag vom Gunther hier im Pad drin, der kommt aber nicht ins Mumble, da müssen wir gleich gucken, wie wir damit weiterfahren. Okay, Zuweisung der VKV-Finanzmittel an den Landesverband laut Satzung § 17. Das hat der LPT ja beschlossen im Januar und ich hatte da auch noch mal kurz Rücksprache mit Balli gehalten. Wir haben 14 VKVs, die seit 2017 zumindest auf dieser Finanzseite komplett inaktiv sind. Also die haben keine Anträge mehr gestellt seit 2017, keine Kontobewegung. Das sind Gelder insgesamt im Werte von 101.960 Euro, also sehr, sehr viel. Abgezogen muss davon werden das, was die VKVs anteilig in diesem Jahr schon bekommen haben und was ihnen zusteht, denn das bezieht sich wieder nur auf vergangene Geschäftsjahre. Das muss Martin noch rausarbeiten. Es kann nämlich sein, dass da schon anteilig Mitgliedsbeiträge oder Partfin gezahlt worden sind oder also gezahlt gebucht worden sind. Ja, dann müssen wir ein Mitgliederanschreiben machen an alle Mitglieder dieser VKVs. Da habe ich schon mal ein Pad aufgemacht und einen Text formuliert. Der müsste bitte lektoriert werden und ich möchte, dass ihr da alle mal drüber schaut, weil ich das im Namen des Landesvorstands rausschicke. Beziehungsweise natürlich schicke ich das nicht raus, sondern da ist dann wieder Tatjana oder Daniel gefragt. Es müssen also tatsächlich alle angeschrieben werden und nicht nur die Büropiraten. Und alle haben dann auch eben mindestens 14 Tage Zeit, da einen Einspruch zu erheben, genauso wie es in der Satzung drin steht. Okay, vielen Dank, Vaku. Gibt es dazu Fragen vielleicht? Ja. Habe ich mir doch gedacht, dann mal los. Also erstmal danke für die Arbeit, die ihr euch da gemacht habt. Ich habe nur eine Frage, weil ich das so lese, dass ihr auch die Beitragsanteile, die wir ja nie umverteilt haben, entnehmen möchtet. Ist das so gesehen korrekt? Oder bleiben die Beiträge, die den VKVs zustehen, weiterhin in dem Budget drin? Weil da steht jetzt nur die Beiträge 2022. Ja, die bleiben, weil sich die Satzung nur auf die vergangenen Geschäftsjahre bezieht. Also wir können nur die Gelder vergangener Geschäftsjahre aus den VKV-Konten rausnehmen. Ja, wie gesagt, ich weiß ja jetzt nicht, was da bei der Prüfung rausgekommen ist. Es ist ja dieser strittige Punkt, dass wir nur die Parteienfinanzierung umverteilt haben und gesagt haben, wir können sie zurückholen, aber nicht die Beiträge. Deswegen, ich weiß ja nicht, um welche Summen oder wie viele Mitglieder in den 14 VKVs drin sind. Weil wir aber ja im Moment eine nette Klagewelle quer durch die Partei haben. Vielleicht einfach zu sagen, ihr nehmt nur die Parteienfinanzierung zurück, aber die Beiträge bleiben dann bei den VKVs erhalten, weil ich gehe davon aus, dass es ja auch kaum Mitglieder dort gibt. Das heißt, es sind ja nur minimale Beiträge, die dann noch erhalten bleiben. Weil so sieht mir das aktuell so aus, dass ihr komplett auf Null setzen wollt, ne? Ja, die vergangenen Geschäftsjahre, genauso wie es in der Satzung drin steht. Das heißt, in VKVs stehen dann noch die Beiträge aus Parteienfinanzierung und anteilig Mitgliederbeiträge von 2022 zu, aber alles andere wird quasi rausgenommen. Die Anregung, Frank, ist zwar ganz interessant, aber wir müssen halt dann doch irgendwo satzungskonform arbeiten. Ja, deswegen wollte ich ja nur noch mal daran erinnern, weil so waren ja auch die Beschlüsse. Ja, dass die Parteienfinanzierung darüber verlegt wird. Aber wie gesagt, es war ja nur ein kleiner Hinweis, So, und die zweite Sache, da ich eben kurz mal das Mitgliederschreiben mir angeguckt habe, weil ich ja wusste, dass es heute auf der Tagesordnung ist, ihr solltet eventuell den Hinweis noch reinbringen, falls ihr zur Kommunalwahl auch 2025 antreten möchtet. Weil, wie gesagt, jetzt einfach zu sagen, wir brauchen jetzt aktuell das Geld, sollte, ja, vielleicht drüber nachgedacht werden. Okay, danke für den Hinweis, Frank. So, bei dem Wust der Arbeit nach der Wahl ist das auch noch alles relativ frisch. Gut, okay. Die Auszahlung einbehaltener Beiträge an die KVs. Vielleicht da auch nochmal, Vako, kurz ein Statement zu. Ja, vorweg, also beide Sachen dürfen jetzt wirklich nicht mehr lange ruhen. Also wir müssen dann auch jetzt wirklich schnell aktiv werden und dieses Schreiben auch rausschicken. Wie gesagt, dann haben die Leute nochmal mindestens 14 Tage Zeit, um da irgendwie Einspruch zu erheben oder auf sich aufmerksam zu machen. Egal in welcher Form, da wird es wahrscheinlich viele Rückläufe geben bei den VKVs von ich bin doch schon lange ausgetreten bis was fällt euch denn ein? Das müssen wir natürlich dann auch alles bearbeiten. Aber wie gesagt, das ist aus dem Januar und das sollte jetzt nicht mehr so lange rumliegen. Das andere ist ja ein älterer Beschluss gewesen, ich glaube, der ist auch aus 2017 oder 2018, der dazu geführt hat, dass den KVs nicht alle Gelder zugewiesen wurden, die ihnen von der Parteienfinanzierung laut Parteienfinanzierung anteilig zustehen. Und da hatte bereits unser Schatzmeister, der Balli, gesagt, dass er diesen Beschluss aufheben wird und diese Gelder zurückzahlen wird. Wir haben zurzeit 12 Kreisverbände gelistet. Insgesamt sprechen wir da von einer Rückzahlungssumme von ca. 56.000 Euro. Bielefeld und Lippe, da haben wir gerade drüber schon gesprochen, sind pending. Von den restlichen 10 haben 5 KVs ihren Rebe abgegeben, die anderen noch nicht. Ich würde jetzt eigentlich, also es wäre mein Vorschlag, mit den 5 KVs schon mal anzufangen, die ihren Rebe abgegeben haben. Und bei den anderen würde ich das Geld eigentlich ganz gerne dann noch ein bisschen zurückhalten, bis der Rechenschaftsbericht da ist. Okay, vielen Dank. Gibt es dazu Fragen und Wortmeldungen? Ja, habe ich auch nochmal eine Rückfrage aus dem anderen KV für. Ich verstehe das. Meinst du jetzt, wenn der Rebe von der Bundesbuchhaltung als fertig eingetragen ist oder reicht es auch aus, wenn die ihre Belege eingereicht haben, aber noch nicht gebucht worden sind? Na, also mir würde es schon reichen, wenn die Sachen eingereicht sind und selbst wenn dann da noch ein Beleg fehlt oder so, was ja auch häufiger mal vorkommt, dann würde ich das schon als Zeichen sehen, dass wir da noch einen funktionierenden Kreisverband haben. Das Problem ist, wenn du keinen Rechenschaftsbericht bekommst und auch auf Rückfrage keine Rückmeldung, dann kannst du nicht unbedingt davon ausgehen, zurzeit zumindest, oder wenn du dir Wiki-Seiten oder Webseiten anschaust, ob da überhaupt noch ein Kreisvorstand seine Arbeit tut. Sprich, ob wir nicht vielleicht gegebenenfalls noch mehr Kreisverbände auflösen werden in naher Zukunft. Von daher würde ich da wirklich auf Zeichen warten. Ja, hey, hier, tut uns leid, Rebe, ja, machen wir. Wir haben das und das Problem noch. Das wäre schon super. Ja, aber das heißt, die Liste von Manuela zählt nicht in Anführungsstrichen, wie in Anführungsstrichen der aktuelle Status bei euch aussieht. Weil die meisten haben ja zwar ihre Sachen eingereicht, haben aber noch nicht den Rebe ausgedruckt in der Form fertig vorliegen, dass sie, wie es sein müsste. Naja, also diese Sachen, was Rebe angeht, schicken die KVs ja zunächst mal an uns, sprich an Martin. Und da wird dann erstmal geguckt, ob da noch was fehlt, bevor das weitergeht. Ja, und deswegen, es gibt ja diese Gesamtliste, deswegen, die ja von der Bundesbuchhaltung kommt, wo welcher KV steht und wo auch die Buchhaltung steht. Und der Rebe ist ja daher dieses unterschriebene Teil, dass es amtlich vom Schatzmeister unterschrieben auch in der Bundesgeschäftsstelle vorliegt. Ja, ja, so weit brauchen wir nicht gehen. Ich möchte sehen, dass die Kreisverbände arbeiten, dass es da einen Schatzmeister gibt, der eine Abrechnung machen kann. Und das würde mir dann schon ausreichen, um zu sagen, okay, dann machen wir das jetzt auch mit dieser Parteienfinanzierung. Ja, ja, habe ich verstanden. War ja nur zu meiner Info, wie es jetzt weiterläuft. Aber danke für die Info. Danke, gebe ich weiter. Danke, Frank. Okay, dann können wir dieses Thema dann doch endlich abhaken und kommen jetzt zum Ticket 485036. Habe ich da eine Wortmeldung? Es geht um Bitte um Auskunft zu herabsetzendem Verhalten des Gliederungsaccounts. Mein Gott, wer hat das geschrieben? Ja, wir haben eine Mail bekommen von von Herrn Seipenbusch, die ja auch als offener Brief formuliert worden ist und auch schon über Twitter gegangen ist und so weiter und so fort. Ich weiß jetzt nicht, ob der Jens hier ist. Ich habe ihn jetzt bisher noch nicht gesehen. Das ist natürlich schade, denn wir hätten da jetzt gerne drüber gesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht kann jemand dieses Pastebin auch gerne nochmal in den Mumble-Chat packen. Damit alle wissen, worum es geht. Ich lese mal nur diesen ersten Abschnitt vor. In den vergangenen Tagen kam es leider auf Twitter zu einer merkwürdigen Begegnung mit dem offiziellen Account des Landesverbandes Piraten NRW, während derer der Account nicht nur meine Äußerungen politisch falsch und diffamierend bewertet hat, sondern mich auch noch in beleidigender Weise angegangen ist. Auf Nachfrage, welche Person im Schutze des Accounts diese Äußerungen getätigt hat, suche ich hiermit Antwort, um dagegen vorzugehen. Vielen Dank, Robert. Meine beiden Fragen wären, wo denn überhaupt das abwertende bzw. die beleidigende Weise gewesen ist. Und meine zweite Frage wäre gewesen, in welcher Weise er dagegen vorgehen möchte. Ich habe ihm ja, weil ich verantwortlich bin für den Bereich AGUA, auch auf Twitter schon geantwortet, dass es drei Menschen gibt, die diesen Account betreuen, dass die Mitglieder der AGUA vom Landesvorstand beauftragt sind und sich auch darauf geeinigt haben, nicht mit Namenskürzeln zu arbeiten. Ich denke, dass wir hier als Landesvorstand hinter unseren Beauftragten stehen und auch hinter den Tweets im Einzelnen. Und daher müssen wir uns dann jetzt da eine Antwort schriftlich überlegen, wenn der Antragsteller nicht mit uns reden möchte. Gut, meine zwei Bemerkungen dazu. Also letztendlich trage ich als Vorsitzender die Verantwortung juristisch dafür. Wenn Herr Seipenbusch also juristische Schritte einleiten möchte, dann würde ich mich da hinstellen. Und es ist sicherlich nicht die Kolleginnen und Kollegen, die den Account pflegen. Das als erstes. Sicherlich gibt es eine gewisse Berechtigung von Herrn Seipenbusch zu sagen, da fühle ich mich nicht vernünftig verstanden oder ich fühle mich diskreditiert. Beleidigend würde ich das selbst hier nicht sehen. Ich denke, dass wir in einer weiteren Arbeitssitzung einen Textentwurf gestalten werden, daraus einen Brief formulieren, so wie ich das zum Beispiel bei der Urheberrechtsverletzung gemacht habe und werde diesen Brief dann auf klassisch analogen Weg mit Unterschrift an Herrn Seipenbusch schicken, wird aber sicherlich auch eine Entschuldigung von uns beinhalten, aber letztendlich muss ich tatsächlich sagen, nachdem ich den Brief gelesen habe, es ist ein Sturm im Wasserglas, der uns insgesamt nicht hilfreich ist, allen Seiten nicht. Gut, Dementsprechend würde ich das dann vertagen auf eine Arbeitssitzung. Sind da noch Fragen zu? Wenn nicht, gut, dann haben wir ein Ticket 469647, Angebot Entsorgung Hohlplakate plus Restmüll. Vaku. Ja, das habe ich in der Schatzmeisterei gefunden, das Ticket. Und zwar ist das auch schon eine längere Geschichte. Die Firma Avandu UG in Dortmund, da ist unter anderem, ich glaube, der Michel Marsching Geschäftsführer oder angestellt oder was auch immer, keine Ahnung, jedenfalls. Da lagern alte Plakate in einem Raum, der uns 480 € im Jahr kostet. Da gab es schon mal Abholungen. Ein Drittel der Plakate, die da ursprünglich waren, ist weg. Es gab da auch Werbemittel. Die sind auch abgeholt worden. Aber so circa 1800 Plakate und Restmüll sind da noch in diesem Raum. Das ist im Prinzip ein Spezialauftrag für Elder. Ich habe das jetzt hier nur noch mal in die Sitzung genommen, weil es gab bereits ein Angebot von der Firma, die entsorgen zu lassen, als es noch mehr waren als diese 1800. Wir sollten vielleicht mal kurz abklären, ob es nicht das Einfachste wäre, wenn die Firma das entsorgt, dann liegen wir nach meinen Schätzungen bei ungefähr 200 €. Und das wäre immer noch weniger, als der Raum uns noch bis Ende des Jahres kosten würde. Die andere Sache wäre, Elder müsste da hinfahren, selber nochmal gucken, zählen und ein Angebot einholen. Okay, vielen Dank. Ja, also ich habe es auch mit auf dem Schirm. Ich glaube auch tatsächlich, dass wenn das jetzt 1800 alte Plakate sind, die vermutlich auch nicht mehr genutzt werden können, weil also ich glaube, sonst hätte sie Baden-Württemberg auch schon mit eingeheimst, dann ist tatsächlich auch die Entsorgung dort vor Ort tatsächlich sogar besser, als wenn wir da jetzt noch weiter Miete für zu entsorgenden Müll da noch haben. Also ich denke mal, das kann dann beibleiben. Eventuell kann ich ja wirklich noch einmal kurz vorbeifahren, mir das mal angucken, was da ist. Vielleicht gibt es ja doch noch ein paar Dinge, die da zu retten sind. Aber das glaube ich jetzt irgendwie weniger. Weil ich gehe immer davon aus, die meisten Sachen sind dann Dinge aus dem Landtagswahlkampf 2017, vermute ich. Ja, der Obereichwald schreibt auch gerade smartgerecht Plakate und der Raum ist wahrscheinlich kellermäßig so, dass es nicht so nett ist, da hin und her zu transportieren, wenn ich das richtig verstehe, was da im Mumble-Chat steht. Ja gut, dann, wenn es keine Einwände gibt, Elder, dann schicke ich dir das Ticket in gewohnter Weise und du nimmst dann da mal Kontakt auf. Ja, mache ich. Super. Ja, für die es noch nicht wissen, wir versuchen im Moment halt unsere, also das Ticket aus dem letzten Vorstandssitzung. Wir versuchen die Plakate mal alle irgendwie aus den Lagern, Zwischenlagern, Unterlagern oder sonstigen Lagern zusammenzuführen. Und ich denke, dass wir auch ein Angebot bekommen in den nächsten Tagen zum Recycling. Wir haben die Menge der Plakate, die wir gekauft haben, als Recycling-Möglichkeit noch abzugeben. Welche dann recycelt werden, spielt keine Rolle. Das heißt also, wir können die Plakate, die wir jetzt für den Wahlkampf 2022 bestellt hatten, können wir auch recyceln. Da aber viele kaputt gegangen sind, wir einige aufheben oder für andere Wahlkämpfe nutzen werden, könnten wir da in diese Recyclingquote die alten Plakate mit reinschieben. Das werden wir aber mit Helda, denke ich mal, besprechen und schauen. Okay, ich sehe aber hier im Sprechenraum Rainer Beckmann, NRW. Ja, der Rainer aus Dilsburg mal wieder. Lange Rede, kurzer Sinn, guten Abend. Kann man die Plakate überhaupt nicht grundsätzlich in der RGS-Stelle aufbewahren? Ansonsten für die aktuelle Situation würde ich sagen, man soll das billigste und günstigste nehmen, was es gibt. Und da wäre 200 € weg mit dem Zeug. Es sei denn, wir bekommen für das Recycling irgendwie Geld. Punkt. Also für Recycling kriegen wir sicherlich kein Geld, aber Recycling bedeutet, dass aus unseren Wahlplakaten, ich habe das mal mit der Firma besprochen, die stellen daraus Sitzgarnituren her für Parks und sowas. Das finde ich natürlich super genial, wenn dann dementsprechend demnächst auf den Smartgerecht-Plakaten Leute sich im Park niederlassen können. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, wenn das kein Geld kostet. Sofort haben wir noch ein bisschen Werbung nebenbei, zumindest wenn man uns drauf sieht. Ansonsten stellt sich die Frage, kann man Wahlplakate nicht in der LGS lagern? Punkt. Nein, LGS, wenn du einmal in der LGS warst, die ist ungefähr so groß wie das Klo des Nachbarn. Also ist wirklich sehr, sehr klein. Also ich glaube, da können wir vielleicht die Museumsarchiv-Geschichten lagern. Also ungefähr 100 Plakate aus diversen Wahlkämpfen und ähnliches. Dann wird es schon eng. Also die Plakate müssen raus, die müssen recycelt werden. Die wir vielleicht für den anderen Wahlkampf nutzen, können wir in Essen im Lager lagern. Das heißt also, das, was aus dem Wahlkampf 2021-2022 gekommen ist, da werden wir sicherlich, wie zum Beispiel ein Herz für Pflege oder so, nicht wegschmeißen, das ist ganz klar. Aber klar ist, dass wir smartgerecht und Co. Entsorgen werden und das dann halt auch möglichst recycelt, um es, ja, ich sag mal, halt irgendeinem Nutzen wieder zuführen zu können. Ich schlage vor, kostengünstig und Recycling wegen Werbefaktor. Punkt. Danke. Danke auch. Okay, gut. Haben wir das Thema erledigt? Regionalvernetzung zum nächsten Thema. Oder, ach Frank, du warst doch da. Frank, ja, das ging ja so schnell. Ja, bist du ja. Ja, erzähl. Ich wollte nur sagen, du solltest das abklären. Die alten Smartgerecht-Plakate oder sonst was sind nicht der gleiche Substanz wie die wir jetzt letztes Jahr oder auch dieses Jahr hatten. Ob die wirklich recycelt sind, weil ich kann nur aus alten Erfahrungen sagen, das war zwar auch Spezialmüll, da gibt es auch große Firmen für, aber das war kein recycelbares Material. Okay, ja, das ist auch immer das Thema, das greife ich nochmal auf, wobei ich auch mit erfahren habe, dass das, was aktuell auf dem Markt ist, auch aus dem Jahre stammt, also aus 2017, 2018, weil 2020, 2021 nichts produziert wurde. Das ist ganz interessant, wenn man sich mit diesen Plakaten oder den Hohlkammer-Plakaten auseinandersetzt. Das führt nämlich dazu, dass die Weichmacher in diesen Plakaten entschwinden und die Dinger werden irgendwie hart. Und da scheint es Ähnlichkeiten zu geben mit alten Plakaten aus 17 und den Plakaten, die aus 21 oder 22 draußen waren. Also ja, dem Thema werden wir uns nochmal widmen. Aber da hast du sicherlich recht. Das ist unterschiedliches Material. So, und da du jetzt eben erwähnt hattest, bei den guten Plakaten, die wir noch haben, wenn Kreisverbände keine Lagermöglichkeit haben, ist es geplant, dass die irgendwo auch wieder zurück zu euch gehen können, wie jetzt nach Duisburg oder was auch immer? Wir werden alles sammeln. Wir werden das tatkräftig mit Helder, zum Beispiel Paderborn und Bielefeld gibt es ja auch noch Unmengen an Plakaten. Wir werden die dann einem möglichen Recycling zur Verfügung stellen. Werden natürlich einige aufheben für den Museumsfaktor. Also hier, ich habe was gegen Filz und so. Da sollten wir natürlich einige Plakate aufheben. Aber diese Masse an Plakaten, und ich weiß, dass Sabine Martini und Lutz in Paderborn noch Garagen voll haben, das müssen wir jetzt mal irgendwie entsorgen, damit nicht die Nachwelt noch darüber stolpert. Du hast meine Frage nicht verstanden. Mir geht es um die aktuellen Plakate, die wir jetzt bestellt und auch bezahlt haben. Ja. Die sind in Essen. Die sind in Essen und dort ist ein Lager angemietet und das reicht aus, das Lager für rund 5.000 bis 6.000 Plakate und da werden die wir noch gebrauchen können, die auch aktuell sind, natürlich noch lagern. Die werden natürlich, wie ich eben gesagt habe, Herz für Pflege oder so, das werden wir natürlich nicht entsorgen. Frank, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Der Elder hat ja dafür auch eine Beauftragung von uns bekommen in der letzten Sitzung. Also wenn Kreisverbände oder irgendjemand auf dich zukommt und fragt, immer bitte gerne an den Elder weiterleiten, ob es jetzt um Plakate geht oder andere Sachen, die nicht mehr gelagert werden können. Elder, sagst du gerade noch mal deine E-Mail-Adresse? Ja, für solche Fälle ist entweder meine eigene Adresse, die elda.agia@piratenpartei-nrw.de. Ansonsten auch, da das Ganze im Bereich des PolGF ist, gilt auch da die Adresse polgf@piratenpartei-nrw.de für solche Anfragen. Die werden wir dafür dann auch nutzen. Ja, ich frage konkret, weil wir gerade die Diskussion haben, dass ich unsere Plakate, die natürlich noch gut sind, entsprechend seit Wochen jetzt durch die Gegend fahre, aber wir keine Lagermöglichkeiten haben, weil die LGS ist ja nicht mehr dafür möglich. Also wir haben Lagermöglichkeiten in Essen, bringen die dorthin. Deswegen bin ich ja auch hier, weil wir gerade diese Diskussion haben, Tonne oder nicht Tonne, was ich auch schade finde, aber deswegen weiß ich ja jetzt Bescheid und dann kriegt ihr eine PolGF, dann macht man einen Termin eben in Duisburg mal irgendwann aus. Okay, ja, also Lager ist direkt an der Autobahn gut zu erreichen und unsere aktuellen Plakate übrigens, unabhängig davon, dass uns dann doch relativ wenig Leute gewählt haben, aber die Plakate sind auf jeden Fall gut angekommen. Also ich glaube, da haben wir wirklich jedenfalls in dem Bereich gut gepunktet. Gut, wir sind immer noch nicht am Ende der Sitzung. Da kommt noch ein Ticket von von Norbert Boxberg, glaube ich, ne? Nee, das ist von Gunther. Ja, der hat mich gerade angerufen und der kommt leider aus technischen Gründen nicht ins Mumble. Das mit dem Internet ist da wohl noch nicht so angekommen. In Düren. Boah. Ja. Ja, also er schreibt ja, was er da plant. Wir hatten da auch schon mal kurz telefoniert. Ihm ist ja auch bekannt, dass wir eine Koordination ausgeschrieben haben, was so diese Vernetzung kommunaler MandatsträgerInnen angeht. Diese Sache, die er hier beschreibt, ist aber schon etwas länger in Planung und betrifft eigentlich so diese ganze Region. Ja, er schreibt es ja hier auch, Düren, Rhein-Erft, Aachen, mit denen er schon Kontakt aufgenommen hat. Und er plant da quasi ein Treffen, nicht nur mit Piraten, sondern es sollen natürlich auch die Leute eingeladen werden, wo Piraten mit in Fraktionen sind. Also in Aachen ist das ja zum Beispiel Volt und UWG, im Rhein-Erft-Kreis. Die Alessa ist mit der FDP in einer Fraktion. Also es soll ein übergreifendes Treffen werden. So viel hatte ich jetzt schon in Erfahrung gebracht, sonst weiß ich auch nicht sehr viel mehr, als was da drin steht. Ich werde mich dann da mit dem Gunther nochmal telefonisch in Verbindung setzen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht irgendwie ein Pad aufmachen oder irgendwas, damit wir das ein bisschen digital koordinieren können. Okay, vielen Dank, Marco. Ja, sollten wir auf jeden Fall supporten. Ist eine ganz interessante Geschichte, weil zumindest auch ÖPNV durch das 9-Euro-Ticket, was hoffentlich jeder von euch gekauft hat, ja, doch nun sehr in aller Munde ist. Gut, doch langsam um 21.29 Uhr, nach einer Stunde, nähern wir uns dem Ende des Pads. Weitere Themen habe ich hier nicht gefunden. Links und Hinweis. Selbst wenn der aktuelle Wahlkampf vorbei ist, nochmal der Hinweis auch darauf, dass Niedersachsen in einigen Tagen, Wochen die Landtagswahl hat. Wer also Zeit, Motivation und Lust hat, vielleicht auch mal bei den Kollegen Niedersachsen gucken, wo dort Stände sind. Und da ich viel in Niedersachsen unterwegs bin, werde ich wohl in der nächsten Woche versuchen, Unterschriften mitzusammeln. Das ist auch noch möglich. Ich glaube, schlag mich, bis zum 10.06. ist die Frist. Da will ich auch noch mal ein bisschen aktiv werden. Also wer halt eben aus dem östlichen Westfalen kommt, vielleicht noch mal auch auf der Niedersachsen-Seite schauen. Wir haben natürlich auch eine Seite mit Infoständen, wobei ich glaube, dass das natürlich im Moment halt direkt nach zwei Wahlkämpfen, also nach dem Bundestagswahlkampf und nach dem Landtagswahlkampf, da die Motivation erstmal ein bisschen auf Pause gestellt ist. Aber trotzdem könnt ihr euch, oder wenn ihr etwas habt, eintragen in dir, oder ich bitte darum, in dem Wiki das einzutragen. Es gibt ja immerhin noch CSD, also Christopher Street Day und andere Veranstaltungen, wo es auch durchaus Sinn macht, mal zwischendurch einen Wahlkampfstand aufzubauen. So, das ist klassisch zu lesen. Dann haben wir noch die Beauftragung und weitere Links am Ende des Pads. Und wir wären eigentlich am Ende der Sitzung. Wir haben ja noch ein NÖ-Teil, aber ich möchte da noch mal darauf hinweisen, dass wir dass natürlich nach der Sitzung ist vor der Sitzung, also die nächste Sitzung kommt am 16.06. Das ist natürlich kein so ganz günstiger Termin, weil in NRW Feiertag ist, was für mich auch wiederum bedeutet, ist für mich ein Arbeitstag, weil in anderen Ländern halt kein Feiertag ist. Wir werden trotzdem am 16.06. Vor den Sommerferien unsere Landesvorstandssitzung durchführen. Ich hoffe auf rege Teilnahme und dann hoffe ich, dass wir entspannt und warm durch den Sommer kommen. Ich schließe die Sitzung um 21.32 Uhr, Ja, bitte. Du hast den Frank noch im Sprechenraum. Hey, sorry. Frank, kannst du das bitte mal... Ja gut, sprich. Weil du so groß Werbung eben gemacht hast für Niedersachsen. Also erstens kurzer Hinweis nur für euch. Am Wochenende haben die CSD in Hannover, Hilfe ist liebend gerne gesehen, einfach an Kim Höfer wenden, die managt das. Des Weiteren haben wir auch eine andere Idee. Da habt ihr eine Mail bekommen heute Abend. Eventuell mal bei euch intern überlegen, ob das nicht vielleicht eine geile Aktion wäre mit dem 9-Euro-Ticket. Einfach nur eine kurze Rückmeldung geben, losgelöst, was nächste Woche passiert. Und ansonsten freue ich mich, dass wir uns vor der Vorstandssitzung hoffentlich alle in Bad Homburg treffen, um dann halt mal die ganzen Probleme alle zu beseitigen. Die ganzen? Oh, wie lange soll das gehen in Bad Homburg? Eine Woche? Könnte ohne weiteres passieren, ja. Okay, gut. Kurze Rückfrage, Frank. Wir haben da eine E-Mail bekommen. Wer ist ihr? Vorstand? Also ich habe hier noch nichts. Ihr solltet mal nachgucken. Am besten im Spam-Ordner. Genau, im Spam-Ordner, wenn ihr meine E-Mail-Adresse vom Bund schon auf Spam setzt, finde ich es super, aber ich kriege eine Rückmeldung dafür. Deswegen ist es bei euch im Spam eventuell gelandet. Okay, nein, wir schauen mal. Also wir haben noch keine. Wollte ich nur angemerkt haben. Und Deadline, ich habe von euch die Spam-Mitteilung bekommen. Vielen Dank, Frank. Vaco, ja, stopp. Vielen Dank, Frank. Kann ich noch unterstützen mit Hannover, Niedersachsen, Wochenende und möglichst aktiv zu sein, denn Niedersachsen braucht da wirklich Hilfe. So, okay, also 34. Schließe ich nicht. Wir wechseln den NÖ-Teil bitte. Ich verabschiede mich an dieser Stelle von euch. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste oder explizit dann übernächste Woche. Und jetzt husch in den NÖ-Teil.